Tick-Tack. Immer wieder Tick-Tack. Oh. Dieter, läuft's noch? Habe ich nichts rausgerissen, gut. Ja, wunderbar. Ganz lieben Dank. Ja, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Ist aber dies Jahr schon gewesen, glaube ich, ne? Bitte? Haben Sie nicht vergessen, das ist schön. Ja, ich habe jetzt mit Claudius, der hatte mich zwar schon vor 3 Wochen angeschrieben und wir wohnen ja fast in einem Ort, und er sagte, du, was hältst du für eine Predigt? Und das ist bei mir immer so situationsabhängig, situationsbedingt. Und ich habe jetzt dieses Lied, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Habt ihr das hier? Könnten wir das noch singen? Also das ist jetzt so spontan, aber das ist einfach das, was meine Predigt beinhaltet, und das ist ein Erlebnis letzte Woche gewesen, und ich habe bis gestern Abend gegoren, ob ich das mache oder nicht, und ich finde dieses Lied einfach schön, das passt da gut rein. Ich hätte dich gestern, aber gestern waren wir auf der Beerdigung und da war ich auch irgendwie. Hast du die Noten, sonst können wir es vielleicht auch so singen. Oder du spielst einfach. Also das wäre ganz toll. Tut mir leid, dass ich so, aber sehr spontan. Aber so gehört das eben auch. Das ist, muss nicht alles immer nur. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, den Refrain. Wunderbar. Also ich bin echt begeistert und das ist ganz fantastisch. Super, ehrlich. Ihr kriegt auch eine 100%ige Gage von mir. Ja, ich sag ja, das ist bei mir manchmal so, dass ganz spontan was eintrifft, was ich in meinem, oder was ich einfach gerne sagen möchte. Also ich habe mir nicht, dass einer denkt, der macht irgendwie so einen Quark davon. Nee, bei mir ist es oftmals, dass ich Erlebnisse habe und die ganz stark meine Gedanken prägen. Gestern war ja Beerdigung und auch das, den ersten Vers, den man her, wohin sonst sollten wir gehen. Ich denke, dass wer Walter Büsch gekannt hat, weiß, dass das sein Lebensinhalt war. Und ich habe heute Morgen, auf wie ich hierher gefahren bin, habe ich, weil meine beiden Väter, mein Vater und mein Schwiegervater, die sind schon seit längerem da, wo sie eigentlich immer hin wollten. Und ich habe so gedacht, Walter, ja, jetzt hörst du jeden Morgen, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied und bist Jesus gegenüber und kannst das sehen, was wir wirklich glauben und glauben wollen und glauben dürfen. Es ist ein Vorrecht, das zu glauben. Das ist mir ganz wichtig. Und wer jetzt morgens, so wie ich bin jetzt 54 Jahre alt und ich merke, dass man, ich sag das mal so ganz menschlich, dass meine Blase einfach, wenn ich abends so, jetzt war ja abends schön warm, einen Abend saß ich beim Freund an der Feuertonne und da haben wir das ein oder andere Bier genascht. Gestern Abend haben wir mit der Familie gegrillt und da wurde dann auch noch ein klein bisschen was getrunken. Und wer denn so 54 wird, und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Frauen ist, aber bei Männern merkt man schon mal, so 3:45 morgens kannst du schon mal auf Klo gehen. Im Winter ist es nicht so pralle, ist es nicht so schön. Aber wer um diese Jahreszeit, 3:45 die Augen aufmacht oder schon 4, wird hören ein Gesang der Vögel. Und wer sich da nicht von abschrecken lässt und sagt, so wie mein Kollege, so, ich könnte die Vögel erschießen, weil die mich nerven. Ich kann da nicht wieder bei einschlafen. Ich finde das wunderschön. Und wir haben vor unserem Schlafzimmerfenster einen Vogel, den ich noch nicht entdeckt habe. Der hat auch die ganzen letzten 53 Jahre so nicht gesungen. Das ist auch kein Nachbar, der da morgens irgendwie rumkreucht. Nee. Toll. Und jede Stufe im Hellwerden kommen andere Vögel dazu. Das ist einfach, und wenn man bräuchte doch gar nicht mehr machen. Man könnte sich heute Morgen hinstellen, wer gestern auch bei der Beerdigung war und das so gehört hat. Und wenn man den hört, Herr, morgens 3:45, stellt mir auf, die Blasenschwächerin, die wissen das, höre ich das schönste Liebeslied. Das ist von Gott ausgedacht, dass wir Menschen, wenn wir Menschen heute irgendwie Sachen hören und so, das ist alles das, was uns unruhig macht. Und wer morgens wirklich, auch ich stehe sonst 5:30 auf und bin muss um 6 los, dass ich dann 6:30 bei der Arbeit bin und dann ja im Wald sowieso den ganzen Tag irgendwas höre, aus der Natur, wenn wir die Motorsägen nicht anhaben. Wer damit lebt und da, der weiß, das beruhigt alles. Das macht dich nicht unruhig. Und wenn man dieses erst aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Ich sag ja, manchmal singen wir so Sachen und die singen wir und dann ist das auch wieder weg. Aber ich finde, wenn ich das für mein Leben annehme, jeden Morgen höre ich das schönste Liebeslied. Ich habe nämlich letzte Woche, wir in Bispingen haben jetzt eine Pfadfindergruppe gegründet. Also wir sind 9 Mitarbeiter, waren jetzt 23 oder 24 Kinder letzten Dienstag. Ich bin Pfadfinder in Ausbildung und 6 Kollegen und Kolleginnen von mir sind auch Pfadfinder in Ausbildung. Wir haben 1 oder 2 Stammpfadfinder, also die das von Kind auf kennen. Und der eine hatte hat seit November schon gefiebert auf diesen Abend. Und in Bispingen grassiert gerade diese Novo-Virus-Geschichte. Und der fiel natürlich aus. So, und der andere ist mit der Bundeswehr gerade in Polen eingerückt. Also die haben da eine große NATO-Übung. Die haben da eine Übung. Und der ist bis zu den Sommerferien nicht da. Also waren 7 ungelernte Pfadfinder, sollten diesen ersten Abend machen. Ja, haben wir dann auch. So, und ich habe ja sonst immer Jungschar gemacht. Das ist jetzt 6 Jahre oder 5 Jahre her. Also, und man hat ja so, die Kiddies, die kennen einen noch, so einige im Dorf, aber man hat nicht mehr so den ständigen Kontakt damit. Also ist das ja auch mal wieder ganz was Neues mit diesen Kindern. Entschuldigung. Und dann haben wir ein Spiel gemacht, ein Geschicklichkeitsspiel, wo man über Baumstämme laufen muss. Und dann hatten wir die Kinder eigentlich in 3 Gruppen eingeteilt und einer lief weg. Einer lief weg. Ich sage, Alter, wo willst du hin? Mich will sowieso keiner. Der hörte nur was von Gruppen, da war das für ihn durch, der ging ja steil ab. Ich sage, du, wir haben gar nicht gewählt. Wir haben, findet euch mal eben schnell so, oder haben wir denn in Gruppen, waren eben Kinder und dann konnten wir das in 3 Gruppen da einteilen. Und er gleich, ich werde sowieso nicht gewählt. Das ist ein schwieriges Kind, muss ich echt sagen. Da müssen wir uns einfach auch dran tasten. Es gibt ja einfach auch mit also ich hatte, die Geschichte muss ich auch nochmal erzählen, aber es gibt ja ganz viele Kinder, die ADS und ADHS und auch diese, wie nennt man das, wenn man in seiner eigenen Welt lebt. Also es ist ganz gen Autismus. Und wir haben echt, also schon beim ersten Mal konntest du sehen, du hast alles dabei. Alles dabei. Aber wir machen diese Pfadfinderarbeit eben auch neben unserer EC Jungschar, gerade für diese Kinder. Aber du musst es lernen. Und ich muss das nochmal erzählen, weil ich das so stark finde. Ich hatte schon in der Jungschar und ich war ja auch eine ganze Zeit Fußballtrainer so für Kids in Bispingen. Und wir hatten eben auch einen Jungen da, unser Stammtorwart. Der hatte auch ganz stark ADHS und die Eltern haben dann diese Medikamente zum Wochenende abgesetzt oder haben damit angefangen. Und ich weiß nicht, wo wir waren, ob in Walsrode oder in Schneferding, ich weiß nicht mehr, wo das war. Jedenfalls kam der Ball aufs Tor zu, da waren die so 12, kam der Ball aufs Tor zu und mein Torwart stand da nicht mehr drin, weil der war an der Eckfahne und lief einem gelben Schmetterling hinterher. Ich finde das so schön, ich konnte den Marvin nachher nur in den Arm nehmen und sagen, Alter, und habe den Eltern gesagt, ob das nicht für Spiele vielleicht auch, weil es, ich kann das ja verstehen, diese Medikamente sind nicht ohne. Und sie haben sich natürlich um jede, wo er mal ganz normal sein konnte und nicht die Medikamente nehmen musste. Ich sagte, aber dann kann ich ihn nicht als Torwart einsetzen. Ich fand das so schön, ich mache ja gerne was mit Kindern und ich habe mich da einfach, das ist so ein Erlebnis, muss ich immer erzählen, weil mein Sohn, der stand hinten als letzter Mann denn da und guckte auf, wo ist der denn? Und da war der, ja, da war so ein gelber Schmetterling, war einfach interessanter. Aber ich komme auf dieses Nicht-Gewählt-Sein. Dieser Junge, der hatte nur gehört, Gruppen, zack, geht weg und sagt, ich werde eh nie gewählt. Und da fiel mir eine Geschichte ein. Und das ist für mich so, wenn und mit diesem Refrain zusammen, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Hat dieser Junge schon jemals das schönste Liebeslied gehört, was es gibt? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr bei euch in eurer Kindheit war, später irgendwie in der Jugend, im Erwachsenenalter. Kennt ihr das auch, nicht gewählt zu sein? Einfach immer irgendwo vielleicht zu merken, ich gehöre gar nicht so dazu. Die Menschen tun zwar ganz freundlich, aber im Grunde merke ich selber, ich bin ja nicht blöd, ich gehöre da gar nicht so zu. Dieses Gefühl muss ganz schrecklich sein. Gott hat mir eine Art mitgegeben, die einfach nicht aufdringlich ist, aber irgendwie durfte ich, und deshalb ist das für mich eben, ich muss das lernen. Ich war immer irgendwie mittendrin, weil ich auch eine große Klappe habe, weil ich immer irgendwo, wo ich war, war Stimmung. Also ich, das belastet, das ist auf einer anderen Seite, kann zur Belastung werden. Aber ich kannte nie dies alleine sein, das kannte ich nicht. Aber dieses zugemüllt werden mit ganz vielen Sachen, das kenne ich. Weil man dann irgendwo immer im Mittelpunkt steht oder sich oftmals auch so durch seine Reden im Mittelpunkt zieht. Also allein sein, das kenne ich nicht. Kenne ich so nicht. Aber mir ist das ganz groß geworden bei diesem Jungen. Und ich weiß nicht, ob ich hier bei euch im Gottesdienst schon mal über Zachäus gepredigt habe. Bestimmt, kann sein. Ihr kennt die Geschichte auch alle von Jesus und wie er den Zachäus aus dem Baum holt. Aber da ist mir dieses Bild so eindrücklich geworden. Ich erzähle nur ein bisschen was zu diesem Zachäus, weil was mir so aufgegangen ist, was mich an dieses Kind erinnert, was wir am letzten Dienstag erlebt haben. Über den Zachäus steht, dass der stinkend reich war. Der hatte Geld ohne Ende. Und menschlich gesagt war das ein Riesenarschloch. Sag ich einfach so. Wenn wir alle mit unseren Kamelen und Eseln und Fuhrwerken da durch die Stadt hätten müssen und Zachäus hätte vor uns gesessen, da wäre nicht einer von uns gewesen, der gesagt hätte, ja, der ist ja früher nie gewählt worden. Wir hätten alle gesagt, so ein Arschloch. So hätten wir alle reagiert, glaube ich. Weil wir hätten ganz viel abdrücken müssen. Aber warum ist der Zachäus so geworden, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht? In der Bibel steht da gar nicht viel drüber, bloß dass er ziemlich klein war. Und wenn das in der Bibel steht, dann denke ich, war der ziemlich, ziemlich klein. Der war nicht nur klein, der war ziemlich klein. Und dass der vielleicht überhaupt nicht aufgefallen ist und nie gewählt worden ist. Nirgendwo. Und deshalb ist er so geworden, wie er ist. Napoleon zum Beispiel, glaubt ihr das, oder Adolf Hitler, dass die gewählt worden sind? Das waren auch alles Zwerge. Für uns, ich bin auch nur jetzt nur noch 1,80 war ich immer, Gardemaß, hat mein Opa gesagt. Jetzt bin ich nur noch 1,78 groß. Aber es ist so mittlere Größe noch. Aber oftmals ist das, wenn man als Mann vielleicht auch ganz, ganz klein ist, dann suchst du dir, ich will das nicht pauschalisieren, überhaupt nicht. Aber oftmals so, diese kleinen Leute versuchen sich auf andere Art und Weise was zu verschaffen. Und wenn in der Bibel steht, deshalb, das ist mir so aufgefallen, man muss das einfach, denn ich lese mir so einen Bibeltext manchmal auch 3 oder 4 Mal durch und da fiel mir das auf, er war klein von Gestalt und wenn die Bibel das schreibt, glaube ich, dann ist er sehr klein gewesen. Weil er nie gewählt worden ist, hat er sich einen Beruf gesucht, wo er Macht über andere haben kann. Wenn nämlich der Krischi Meier mit seinem schwer verdienten Korn da in Jericho raus oder rein wollte und Krischi Meier hat ihn früher verarscht, na kleiner, und hat ihn auch nie gewählt. Krischi Meier hat Zachäus nie gewählt in seine Mannschaft, wie sie Fußball gespielt haben oder sonst was. Nie. Weil er eben absolut flüssiger wie Wasser war, in meinen Augen. Und dann komme ich da an mit meinem Fuhrwerk und Da sagt er so, Krischimeier, jetzt bist du dran. Bezahl mal. Und ich kann nichts machen, weil da stehen auch noch irgendwo zwei römische Soldaten und die sagen, hier, wenn Zachäus sagt, du legst das dahin, dann legst du das dahin, sonst hast du, bist du ganz schnell da, wo du nicht hin willst. Diese Macht hat er sich genommen. Und er konnte auch mal über Leute herrschen. Der Ausgang von Zachäus ist, die wollen mich, also mich will sowieso keiner. Keiner will was mit mir zu tun haben. Aber in Zachäus, obwohl der Geld hatte, der hatte wahrscheinlich Villen gebaut und hatte beheizte Schwimmbäder und unbeheizte Schwimmbäder und alles. Aber er wusste, mich liebt kein Mensch, mich liebt keiner. Und wenn ich diesen Jungen da neulich sehe, den kennen alle aus, die anderen kannten den alle. Die kennen den alle. Aber keiner will was mit ihm zu tun haben. Kinder können gemein sein, wir Erwachsenen genauso. Dieser Junge ging weg und sagt, mich will sowieso keiner. Und in Zachäus war diese Lehre, ich habe alles, äußerlich habe ich alles. Und ich habe einen Beruf, wo ich Macht ausüben kann, wo ich mir richtig, ein richtiger innerer Reichsparteitag ist, wenn Krischimeier da angezogen kommt mit seinem Esel da. Und Zachäus hat diese Sehnsucht irgendwann mal, dass mich ein Mensch überhaupt mal liebt. Ein Mensch. Nur ein Mensch. Und dann hört er, dass Jesus durch Jericho kommt. Und man muss sich das vorstellen. Das ist ja nicht so, dass irgendwo hier heutzutage wird das alles über Fernseher laufen. Das war Mundpropaganda. Dann kam da irgendwie so einer mit seinem Kamel irgendwie in Jericho reingeritten. Ja, da kommt dieser Wanderprediger Jesus, der schon ganz viele Menschen gesund und sonst was gemacht hat. Der ist auf dem Weg nach Jerusalem hin. Und dann haben die Leute sich versammelt, weil sie wussten, er kommt irgendwann da durch. Und jeder wollte ein Autogramm von diesem Jesus haben und jeder wollte ihn einfach mal sehen. Wollte gucken, was das für ein Mensch ist. Man hatte so viel davon gehört. Und die Leute standen in Mauern an der Straße so und Krischimeier stand auch wieder direkt an der Straße, weil er eben von seiner Art her den und den vollgelabert hat und gesagt hat, hier so zack und schon stand Krischimeier in der ersten Reihe. Und auf einmal kommt Zachäus an, möchte da gerne durchgucken. Und dann gucke ich nur und sage, hier du Sackgesicht, geh von mir, geh weg. Und nicht nur ich bin so, sondern alle anderen sind so. Der Kleine will da hingucken, wa? Hast nicht genug Milch getrunken früher und nur so eine blöden Sprüche. So. Und Zachäus hat keine andere Chance. Er ist aber pfiffig und krabbelt auf diesen Baum rauf, in dieses Blätterwerk, wo ihn auch kein anderer sieht. Und seine Sehnsucht ist nur einmal, von diesem Jesus habe ich gehört, weil ich direkt am Zoll sitze. Ich weiß, was das für ein Mensch ist. Und ich will ihn nur einmal sehen, einmal. Denn ich habe eine Sehnsucht, dass mich jemand mal irgendwie, vielleicht geht da irgendwas von aus für mein Leben, wenn er dran vorbeizieht. Wenn er früher durch die Straßen ging und die Leute ihn angefasst haben oder irgendwas, dann sind Menschen gesund geworden. Vielleicht bewirkt Jesus irgendwas, weil das die letzte Hoffnung ist und ich glaube, sonst bringe ich mich um. Weil das Leben hat ja irgendwie doch keinen Sinn. Und ich weiß nicht, mit welchen Gedanken dieser Junge sich da Dienstag rumschleppt. Im Grunde wäre doch jeder froh, wenn ich nicht mehr da wäre. Weil mich fehlt ja sowieso keiner. Vielleicht ist die Pfadfindergruppe wirklich die letzte Station, wo wir eine Aufgabe haben, diesen Jungen das zu erzählen. Aus Jesu Mund, aus Gottes Mund hörst du jeden Tag das schönste Liebeslied. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Wenn Jesus uns dafür gebrauchen will und wenn es nur für diesen einen Menschen ist, der nie gewählt wird, der traurig ist, der auch schwierig ist, weil er eben so ist, wie er ist. Ich glaube, dann hat sich diese ganze Pfadfindergeschichte gelohnt. Ein Mensch. Wir als Brunnen, sag ich mal, und Jesus als Quelle, ihm was Gutes zu tun. Und so ist das bei Zachäus auch. Und er sitzt da unter diesem Blätterdach und ich glaube, dem hat sonst keiner gesehen. Außer wenn da noch mal ein Eichhörnchen vorbeigesprungen ist, hat gedacht, was macht der hier? Der ist ja größer wie ich. So. Und dann stelle ich mir das vor und jeder will eben diesen Jesus sehen und die Straßen, das habe ich, erzähle ich immer ganz gern, weil diese Straßen früher ja ganz eng waren und wenn die sich da durch so eine Stadt geschoben haben, dann hat das wirklich geschoben und dann haben sie so eine 12 Bodyguards, da Jesus, seine Jünger, die haben das vielleicht so ein bisschen, Petrus da als Schrank, hat das so ein bisschen zurückgehalten, so dass sie Jesus nicht über den Haufen laufen, aber er ging da durch. Und was für eine Macht von Jesus ausgeht, und das vergesse ich auch immer in meinem Leben. Als er unter diesem Baum steht, da hält die ganze Kapelle an. Und keiner drückt mehr. Jesus bleibt einfach abrupt stehen. In diesem Wusel, in diesem Geschrei, in diesem Treiben, in dem Jesus und vielleicht super geil, dass du auch mal durch Jericho ziehst, ist auch mal Ebbe, Ruhe. Unter diesem Baum bleibt Jesus stehen. Und sagt, Zachäus, steig da ganz schnell runter von diesem Baum. Denn ich muss in dein Haus einkehren. Ich will mit dir heute Abend zu Abend essen. Ja. Wenn dieser Junge hört, in der Pfadfindergruppe, du bist geliebt. Den Namen sage ich nicht. Du bist geliebt. Hey, und ich will mit dir leben. Und ich will dir jeden Morgen mein schönstes Liebeslied singen. Irre. Irre. Und dann der Zachäus so schnell vom Baum runter, wie es nur irgend geht. So schnell runter. Und freudestrahlend geht er mit Jesus und den Jüngern zu seinem Haus hin und bewirtet sie. Und das finde ich das Tolle auch, dass Jesus nicht nur sagt, du pass auf, Zachäus, zack, hier bin ich, ich guck dich an, ich sag dir, ey, ich finde dich super gut, deine Sünden sind dir vergeben, alles gut, ich muss weiter, Termine, ich muss dann und dann in Jerusalem sein. Jesus nimmt sich Zeit. Er ist ja auch, ich sag das jetzt mal so, er ist ja auch, das ist auch gut, wie er das macht. Er lädt sich einfach ein zum Essen. Und früher war das nicht nur eben, hier gab es mal eben Teller Bolognese fix oder sowas, sondern da wurde richtig geschmaust. Und Zachäus konnte wirklich auffahren, also der hatte ja genug. Aber Jesus lässt sich Zeit und gibt ihm das Gefühl, ich lieb dich, bei allem, was vorher war. Und ob du so klein bist oder nicht, oder ob dich nie einer gewählt hat, du bist der Erste, den ich wählen würde in meiner Mannschaft. Du bist der Erste, Zachäus. Dich würde ich als Ersten wählen. Und das, Zachäus, werde ich dir jeden Tag neu sagen. Du bist der Erste in meiner Truppe. Ich stehe oftmals da und denke, ich würde die ganze Welt am liebsten missionieren. Ich weiß bloß noch nicht wie. Warum begreifen die Menschen nicht, was das bedeutet, mit Jesus zu leben? Warum ist das so? Warum ist das, was ich auch meinen Kollegen bei der Arbeit sage oder im Dorf oder frag mich irgendwo, warum kommt das daher, weil ich das machen möchte und Jesus die Menschen vielleicht noch gar nicht darauf vorbereitet hat? Und das ist im Moment das, bei allem, was ich jetzt so eben auch von Jesus erzählt habe, aber das ist eine Frage, die mich im Moment echt umtreibt. Also ich bin eher so ein Typ, der so ein Machertyp. Wer mich hier so vorne erlebt, könnte das vielleicht auch denken. Also ich bin nicht so ein Typ, der sagt, na ja, wir gucken mal, was passiert. So, nee, wenn irgendwas anliegt, machen wir. Aber im Glauben kannst du nichts machen. Menschen von Jesus, du kannst Menschen von Jesus erzählen, ja, das kannst du. Aber du kannst nicht machen, dass dieser Mensch das begreift. Und das ist diese Abhängigkeit, die ich im Moment spüre und wo ich sage, ja, ich bin wirklich nur der Brunnen, der vielleicht Gutes verteilt, wo man Wasser pumpen kann, aber ich bin nicht die Quelle. Ich kann im Grunde gar nichts machen. Und diese, das ist das so. Ich würde diesen Jungen am liebsten, habe ich auch in den Arm genommen und habe ihn da zur Truppe zurückgebracht und hätte ihm gesagt, boah, und dies und das und ich hab dich lieb und alles und, aber das Herz von diesem Jungen ist noch wahrscheinlich gar nicht von Jesus vorbereitet. Vielleicht dadurch, dass er schon mal bei den Pfadfindern gelandet ist. Das könnte das Erste sein. Aber versteht ihr, das treibt mich im Moment um, dass ich auf einer Seite vom Typ her so bin und auf der anderen Seite muss ich Gott wirken lassen. Und da streiten sich zwei Geister. Das ist einfach in meinem Leben so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir sind jetzt wieder bei Zachäus. Zachäus sagt, juhu. Das ist ja so eine Veränderung in seinem Leben, dass er merkt, ich bin geliebt und ich mach alles, was ich an Schlechten gemacht habe, das will ich wieder ungeschehen machen. Ohne dass, ich glaube nicht, dass Jesus da irgendwas Großartiges gefordert hat. Das steht da jedenfalls auch nicht drin in der Bibel. Du musst das Geld wieder zurückgeben. Du musst dich bei allen Leuten entschuldigen. Entschuldige dich ganz besonders bei Christi Meier, weil denen hast du besonders viel Steuern abgenommen. Jesus sagt bloß, Zachäus, du gehörst zu meiner Mannschaft und du bist der Erste, den ich wähle, weil ich hab dich über alles lieb. Und aus diesem Ding wird Zachäus ein anderer Mensch, weil er endlich gewählt ist, weil er endlich irgendwo zugehören darf und weil er weiß, diesen Refrain, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied, an deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. Auch Zachäus wird in seinem späteren Leben noch Sachen gehabt haben, wo er das brauchte. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest und an deinem Tisch wird mein Hunger gestillt und dann eben, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Das möchte ich uns mitgeben. Diesen Refrain auf sein Leben wirken zu lassen und anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben, weil Jesus uns und Gott uns so lieben, weil wir jeden Morgen dieses Liebeslied hören. Und ich kenne auch tiefe Phasen und Phasen in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Und in einer Phase habe ich mir sowas Ähnliches an den Spiegel geschrieben. Einfach nur am Spiegel, wo ich jeden Morgen vorbei musste. Und dann stand da, dass ein persönliches Wort von Gott für mich, jeden Morgen, das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen, nicht an mir selber zu zweifeln oder an den Sachen, sondern dass ich einfach, ja, wusste, dass Jesus mich ganz doll lieb hat. Nehmt das so mit. Und ich hoffe, dass ihr alle gewählt seid und immer das auch, dass ihr nicht ausgeschlossen seid, dass wir nicht ausgeschlossen sind. Und wenn wir merken, dass Menschen das irgendwo sind und wir mit diesem Refrain leben, dass wir das den anderen Menschen weitergeben. Aus Gottes Mund hörst du jeden Morgen das schönste Liebeslied. Ich habe eben, ich weiß nicht, Hymn von Barclay James Harvest, das kennt ihr, kennen viele. Und mir ist neulich morgens, wie ich zur Arbeit fuhr, ist mir mal aufgefallen, die Musik, die kommt eigentlich von Gott, sage ich immer. Wer musikalisch ist, Musik, glaube ich, in allen Variationen, findet Gott einfach gut. Den Text, was die Leute da manchmal zuschreiben, das ist vielleicht nicht so. Aber Musik, und ich bin eben so Rock, Pop und ich lebe auch ein bisschen in der Vergangenheit. Aber dieses Lied habe ich heute Morgen hier auf der Herfahrt noch gehört. Und wenn denn die Orgeln einsetzen und man einen guten Sound im Auto hat, das ist einfach so schön und fährt durch die Gegend und weiß, ja, aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. Musikalisch, Musik. Ich finde das einfach toll. Ich möchte euch das so mit weitergegeben haben. Und ja, denkt darüber nach. Ihr seid echt alle gewählt, ihr seid geliebt, ihr seid ohne euch wer. und ohne mich wär Gott todtraurig, dass es uns in seiner Truppe nicht geben würde. Amen. Genau, wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen. Ich würde dann den Schluss machen so. Ja, und alles, was uns sonst so durch den Kopf geht und was wir gerne abgeben würden, das machen wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir noch ein Lied, ne?